neue Brille auf. Und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus. Es ist so, als würde man die Schärfe höher stellen, damit ich auch die kleinsten Dinge ziemlich gut erkenne. Männer sehen wie Leichen aus, doch die Frauen sehen zum Anbeißen aus. Ohne Brille sehe ich sowas kaum. Doch es änderte sich nicht, nur der Blick. Meine neue Brille macht mein Gesicht richtig schick, verschickt. Ich seh nicht mehr aus wie Harry Potter. Nein, nein, nein. Alle denken, dieser Kerl hat Schotter. Diese geldgeilen Fotzen seh ich oft, yeah. Sie sagen dauernd, diese Brille macht mich soft, yeah. Viele sagen, ich seh aus wie ein Student. Aber ohne Brille wär ich auch intelligent. Eigentlich ist mir egal, was die Leute sagen. Denn über diese Brille kann ich nicht klagen. Ich hab eine neue Brille. Das war mein tiefster Wille. Nur weil meine Augen etwas schlechter als eure sind, hab ich das Gefühl, dass ich viel besser mit der Brille bin. Ich hab eine neue Brille. Das war mein tiefster Wille. Nur weil meine Augen etwas schlechter als eure sind, hab ich das Gefühl, dass ich viel besser mit der Brille bin. Leider machen Leute und ne Brille gibt mir Sicht. Auch wenn viele sagen, auf ne Brille ist Verzicht. Doch sie wissen nicht, was ich damit meine. Auch wenn ich hoffe, dass ich nicht immer so bleibe. Diese neue Brille gibt mir die Kraft und das unerklärliche Gefühl, dass ich alles schaff. Mir egal, ob mein Leben sich verändern mag. Denn wenn ich sehen kann, sehe ich alles jeden Tag. Mit der alten Brille sah ich aus wie ein Professor. Mit der neuen Brille sehe ich aus wie ein Doktor. Wie ein Rapper, der sich artikulieren kann. Auch wenn man jetzt darüber spekulieren kann. Dieser Mann sieht umwerfend aus. Es beginnt ein neues Leben für den Entertainer. Applaus. Und sie zeigt sehr von Vernunft. Mit dieser Brille sieht er mich jetzt immer in Zukunft. Ich hab eine neue Brille. Das war mein tiefster Wille. Nur weil meine Augen etwas schlechter als eure sind, hab ich das Gefühl, dass ich viel besser mit der Brille bin. Ich hab eine neue Brille. Das war mein tiefster Wille. Nur weil meine Augen etwas schlechter als eure sind, hab ich das Gefühl, dass ich viel besser mit der Brille bin. La la la la, hey ja. Ich hab eine neue Brille, yeah. Ich hab ne neue Brille, Leute. So geil, Alter. Mit dieser Brille sehen Hater aus wie Fans. Also, ihr seid für mich keine Hater mehr.